Fundsachen. Übung 11a. Ihre Gäste sind vergesslich. Hören Sie und notieren Sie die wichtigen Informationen. Dialog 1. Guten Tag, hier spricht Dotzer. Frau Dotzer, guten Tag. Sind Sie gut angekommen? Danke, Frau Anuin. Aber ich vermisse mein Adressbuch. Ich habe es im Zimmer vergessen, hoffe ich. Oh, ich schaue gleich nach. So, es tut mir leid, Frau Dotzer, das Zimmermädchen hat nichts in ihrem Zimmer gefunden. Oh nein, es ist wirklich sehr wichtig. Frau Dotzer, wir schauen noch einmal nach. Ich rufe Sie dann an. Das ist wirklich sehr nett, danke. Gern geschehen. Auf Wiederhören.